Sprechen Sie Österreichisch? Österreichisch? Österreichisch. Gibt es Österreichisch? Österreichisches Deutsch. Ist Österreichisch nicht Deutsch? Österreichisches Deutsch. Worin unterscheidet sich das österreichische Deutsch vom deutschen Deutsch? Liebe Europäerinnen und Europäer, eines möchte ich abschließend noch festhalten. Begrot werden wir schlucken müssen. What's Grot? Schmecken Sie gar nicht dazu, Mäckchen? Sind die Ösis jetzt auch unter die Froschfresse gegangen oder was? Als die neuen Abgeordneten aus Österreich im Brüsseler EU-Parlament ihre ersten Reden hielten und sich dabei kein Blatt vor den Mund nahmen, brach unter den Dolmetschern Panik aus. Wie übersetzt man die Grot werd ma schlucken müssen? War das wirklich Deutsch? Ein Goethe hat das nicht geschrieben und im Duden steht es auch nicht. Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde die Frage nach der Eigenständigkeit des österreichischen Deutsch heftig diskutiert. Wieder einmal, denn eins war klar, Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat, auch nach der EU-Abstimmung, und Eierschwammerlsoße mit Knödel sollte nicht zu Pfifferlingtunke mit Klößen verkommen. Dass die Semmeln resch bleiben und nicht die Brötchen knusprig werden, dass man am Würstelstand Frankfurter mit Krähen und nicht an der Würstchenbude Wiener Würstchen mit Meerrettich bekommt, war die Grundvoraussetzung der Österreicher für den EU-Beitritt. Von Amts wegen weist der EU-Beitrittsvertrag im Protokoll Nummer 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union 22 Worte aus, die den entsprechenden deutschen Worten rechtlich gleichgestellt sind. Schauen Sie, es hat sich ja fast eh nichts geändert in der EU. Die Eierschwammerl sind halt die Pfifferlinge und die Erdäpfel sind Kartoffeln. Na und wie ist das mit Fleischpflänzchen? Pflänzchen? Ach so, ein Faschierz. Na, ein Faschierz ist Hackfleisch. Mhm. Und die Fisolen sind grüne Bohnen. Die Kramen sind Grieben, das Hüferl ist Hüfte. Ja. Kaffeeol ist Blumenkohl und Kohlsprossen Rosenkohl. Grän heißt Meerrettich und Melanzani Aubergine, nicht Aubergine. Aha, Marün sind Aprikosen und die Nuss. Naja, Moment, also Nuss ist in Deutschland auch die Nuss. Ein Fleischteil. Ja. Ja, das heißt bei den Germanen cool, den Nuss. Ach so. Obers ist Sahne, Paradeiser sind Tomaten. Riebissl ist Johannisbeeren und Rosbraten ist Hochriebe. Ja. Schlögel heißt Körle und Topfen Quark. Ja, und sonst? Was mit dem Vogelsalat? Der Vogelsalat ist Feldsalat und die Weichsel die Sauerkirsche. Gibt's noch etwas vielleicht? Powidl? Wenn jemandem etwas Powidl ist, dann ist es ihm egal. Richtig, aber Powidl ist auch Pflaumenmus bei uns. Sagen Sie, haben da die EU-Rechtspfleger nicht noch einige urösterreichische Wörter vergessen? Jo. Ja, was ist eigentlich mit Bracholder, Morgenstamperl, Fritate und Fernack? Der Bracholder ist eine etwas stärkere Ohrfeige. Das Magenstamperl ist kein Kräuterbitter, sondern ein Faustschlag in die Magengrube. Und die Fritatte eine nudelig geschnittene Palatschinke. Und als Pfrinnack bezeichnet man eine zu große Nase. Richtig, aber Powidl ist auch Pflaumen. Das haben Sie doch schon gesagt. Meine Frage war, haben diese Wörter denn kein Recht auf Schutz durch die Brüsseler Behörde? Jo, eben. Und eins ist mir nämlich auch nicht egal, unser österreichisches Bayeriert. Das heißt bei der Biefke Roastbeef. Roastbeef, ja, das ist auch nicht gerade echtes Deutsch, oder? Im Folgenden ein Ratgeber für Zweifelsfälle über die korrekte Aussprache des österreichischen Deutsch. Sprechen Sie Österreichisch, versammelt das Beste, was Österreich zu bieten hat, und übersetzt es so, dass sich garantiert jeder Zugereiste auskennt.